Wir sind da. Außerdem haben wir ein richtig geiles Programm am Start. Im Augenblick schon an den Decks Jens Lissert. Und für euch heute Nacht noch hier bis 5 Uhr aus der Aura. DJ Hooligan, Interactive Live, Dune und Mr. U96 Alex Christensen. Hab ihn mir eben auch schon gekrallt. Er ist schon da und er hat mir versprochen, ja Paddy, ich komme um 2.30 Uhr zu dir vorm Set und dann machen wir ein Interview. Hat er mir versprochen. Wie er tut's nicht, dann stürme ich ihm die Jacks. Also, wünsche euch viel Spaß bis 5 Uhr. Mix Mission 06 live aus der Aura Party Tempel in Ibbenbüren. Die Trackstore Mix Mission 06. This is Sunshine Live. Powered by Trackstore. Der MP3 Player für fette Beats. Enjoy. We'll be right back. Dexter Mix Mission 06 live aus der Aura, der Partytempel in Ibbenbüren. Es geht hier kräftig die Party ab heute nach, Freunde. Aber hallo, und ihr könnt natürlich gerne noch herkommen nach Ibbenbüren. Wir haben hier noch ein bisschen Platz auf der Tanzfläche, aber viel ist es nicht mehr. Also, quetscht euch noch dazwischen, feiert ein bisschen mit, im Augenblick mit Jens Lissert an den Decks. Dann eigentlich geplant ab 0.30 Uhr Hooligan, aber es, wir hängen hier schon ein bisschen zeitmäßig. Das war schon so, als wir angefangen haben. Irgendwie habe ich schon eine halbe Stunde später hier angefangen heute Abend. Und ja, meine Güte, wie es eben so ist. Aber was soll's? Hauptsache Party an einem Stück, ja? Ganz egal, wer gerade auflegt. Also ab, ich schätze mal dann vielleicht 12:45 Hooligan, ja? Und nicht zu vergessen, für 3 Uhr geplant, wird dann auch ein Tick später werden, Alex Christensen, Mr. U96, bei uns so um 2:30 rum zum Interview hier an unserem kleinen, netten Technikpult, von dem aus wir die Live-Übertragung für euch machen. Ja, kommt her, Aura in Ibbenbüren, geht richtig gute Party heute Abend, richtig viele nette Leute hier, muss ich sagen, und das nicht nur optisch. Gut, ich schweife schon wieder ab, ich merke das. Also, habt Spaß, kommt vorbei. Bis 5 Uhr sind wir hier. Die Trackstore Mix Mission 06. This is Sunshine Live. Powered by Trackstore, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Sunshine Live, Rainbow Wave tonight. Und für euch auf der Bühne, Jens Lizard. Die Trackstore Mix Mission 06. We just can't get enough. Powered by Trackstore, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. So, Freunde, ihr habt schon gehört, mittlerweile übernommen von der Jens Lizard. Und wir machen einen riesen Applaus von Jens Lizard hinterher. Ja! Aber jetzt ist er hier. Hier ist er für euch. DJ Hooligan! So, Freunde, ich muss mal kurz was mitteilen. Habe ich gerade soeben gehört. Der Hooligan hat heute Geburtstag. Wie alt er geworden ist, das fragen wir lieber nicht. Aber er ist auch jung geblieben. Zumindest sieht er so aus. Trackstar Mix Mission 06 live aus der Aura, der Partytempel in Ibbenbüren. Und gerade habe ich hier mit Hängen und Würgen einen kleinen Anschlag überlebt. Wir haben versucht, mich hier mit Aschenbechern und rauchenden Zigaretten zu umstellen, aber nein, sie haben es nicht geschafft. Ich konnte mich wehren, dass ich jetzt wenigstens mal gerade einen Meter Luft kriege. So, inzwischen gab es einen kleinen Wechsel an den Decks hier. Hooligan ist inzwischen am Start und der Mann, der vor ihm dran war, Jens Lissert, sitzt jetzt bei mir. Hallo Jens. Hallo, schönen guten Abend, Sunshine Live-Hörer. Jens, du möchtest unbedingt ein bisschen mit mir plaudern, hast du gesagt. Und da habe ich mir auch gleich überlegt, der Jens Lissert, was macht er eigentlich noch außer auflegen? Ja, viel produzieren zurzeit. Und zwar habe ich ein Projekt laufen, das heißt Lissert und Voltax. Da gibt es eine neue Single, die heißt Scream and Shout. Die heißt Young and Beautiful auf Scream and Shout Records. Momentan in den deutschen Dance-Charts. Auf www.trackitdown.com, Nummer 1 der Sales, Elektro-Sale-Charts. Diverse Projekte, die meisten Projekte laufen unter Lissert und Voltax. Gibt neue Singles auf Fucky Chicken Records nächstes Jahr. Auf einem fetten englischen Label, Two Room Records. Das Stück wird heißen Enlarge Your Penis, featuring Betsy Bizarre. Ziemlich cool. Ja, und es gab noch Tracks dieses Jahr von mir auf Sure Player Records, auf Akut. Discomania und dann gab es noch irgendwie die Coverversion von Now 2006, die CYB. Königsklubbers war auch ziemlich erfolgreich. Ja, heute sind wir hier in Ibbenbüren in der Aura mit meinem Set fertig. Wir sind gleich noch dran mit Interactive, live on stage. Ich hoffe mal, das wird richtig gut werden mit den alten Hits Who is Elvis, Dildo, Forever Young. Oh, das klingt ja wirklich vielversprechend. Da freuen wir uns schon drauf. Und es klingt auch so, als würde die auch im neuen Jahr nicht langweilig werden. Gibt's irgendwelche guten Vorsätze für dich fürs neue Jahr? Spontan fällt mir eigentlich gar nichts gut ein, aber viel arbeiten und weiterhin erfolgreich sein. Wie wär's mit weniger Rauchen und andere Leute nicht zuquallen? Ich sage dir eins, ich rauche nur am Wochenende. Ich bin unter der Woche rauche ich gar nicht. Und nur am Wochenende, wenn ich auflege oder wenn ich halt performe, ein, zwei Zigaretten. Da haben wir jetzt auch was über Jens Lissert gehört. Jens Lissert hat eine Wochenendbeziehung zu seinen Zigaretten. Das ist schön. Jens, dann wünsche ich noch viel Spaß und toi toi toi nachher mit Interactive hier live. Ja, danke schön. Ich wünsche auch allen Hörern einen guten Rutsch ins neue Jahr, ins 007. Oh ja, das wird bondmäßig. Sunshine Live, Trackstar Mix Mission 06 live aus der Aura der Partytempel in Ibbenbüren bis 5 Uhr heute Nacht. Die Trackstar Mix Mission 06. We just can't get enough. Powered by Trackstar, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Flavors of my life have become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose. Flapping like a hummingbird. I'm nervous cause I'm the left eye, you're the right. Would it not be madness to fight? We come one. In you, the song which writes my wrongs. In you, the fullness of living. The power to begin again from right now. In you, in you. the scared woman's watch. Press A. I am the left eye, nor the right. We did not be madness to fight it. One,